Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, verse 17, the Apostle John continues to teach us something very important. In Vers 17 lehrt uns der Apostel Johannes etwas sehr Wichtiges. Look what he says here. Schau, was er hier sagt. If anyone sees a fellow believer in need and has the means to help him, Wenn jemand einen Glaubensbruder in Not sieht und die Mittel hat, ihm zu helfen, yet shows no pity and closes his heart against him, aber kein Mitleid zeigt und sein Herz vor ihm verschließt, how is it even possible that God's love lives in him? wie ist es dann überhaupt möglich, dass Gottes Liebe in ihm lebt? The question that John raises here is really just a very logical question. Die Frage, die Johannes hier aufwirft, ist sehr logisch. I understand that there are two sides to this. Ich verstehe, dass es hier zwei Seiten gibt. That's the one side is that people have the means to help other people and they don't want to help. Die eine Seite ist, dass Menschen die Mittel haben, anderen zu helfen, aber nicht helfen wollen. For whatever reason, the Bible says that's wrong, that's not the love of God. Aus welchen Gründen auch immer, die Bibel sagt, dass das falsch ist, es ist nicht die Liebe Gottes. But I also understand the other side. Aber ich verstehe auch die andere Seite. And I believe the Bible teaches both sides. Und ich glaube, dass die Bibel beide Seiten lehrt. There are people who are in need because they do not want to work and love to be lazy. Es gibt Menschen, die in Not sind, weil sie nicht arbeiten wollen und es lieben, faul zu sein. And several times I've experienced that those people love to quote this verse. Ich habe mehrmals erlebt, dass diese Menschen diesen Vers gerne zitieren. Many times I've heard this statement. Oft habe ich diese Aussage gehört. That if we want to experience the power of the early church, wenn wir die Kraft der Urgemeinde erleben wollen, we also have to love like the early church. Müssen wir auch so leben, wie die Urgemeinde gelebt hat. And the early church had everything in common. Und die Urgemeinde hatte alles gemeinsam. Usually the people who say that are the people who don't have anything and just want to take. Normalerweise sagen das Menschen, die nichts haben und nur nehmen wollen. They don't want to work. Sie wollen nicht arbeiten. They don't want to contribute. Sie wollen keinen Beitrag leisten. They just want to benefit. Sie wollen nur profitieren. But to these people the Bible teaches something else. Doch die Bibel lehrt diese Menschen etwas anderes. He who is not willing to work shall not eat also. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Besides that, I do not believe that the early church did have everything in common. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass die Urgemeinde alles gemeinsam hatte. We don't see that. Das sehen wir nicht. That is mentioned one time in the books of Acts in a very specific context. Es wird nur einmal erwähnt in der Apostelgeschichte in einem ganz bestimmten Kontext. We don't see that this was the lifestyle of the church in general. It was a very specific situation. Wir sehen nicht, dass dies der allgemeine Lebensstil der Gemeinde war. Es war eine sehr spezifische Situation. But I believe that our general heart attitude needs to be, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich die Herzenseinstellung haben sollten, that I cannot ignore my brother's need. Dass wir die Nöte unserer Glaubensgeschwister nicht ignorieren können. Because the Bible is very clear. Denn die Bibel ist sehr deutlich. If I am able to help a brother in need and I close my heart, I don't have the love of God in me because God doesn't close his heart. Wenn ich in der Lage bin, einem Bruder in Not zu helfen und mein Herz verschließe, habe ich nicht die Liebe Gottes in mir, denn Gott verschließt sein Herz nicht. For me, it is very important to live love practically and not just with words or spiritually. Für mich ist es sehr wichtig, Liebe praktisch zu leben, nicht nur mit Worten oder geistlich. And I believe, you know, Jesus modeled this kind of lifestyle for us. Ich glaube, Jesus hat uns diese Art von Lebensstil vorgelebt. Think in John chapter 6, where the same apostle tells the story so beautifully. Denk an Johannes 6, wo derselbe Apostel so schön die Geschichte erzählt. Where the people have been with Jesus and now they're all hungry. Wo die Menschen mit Jesus zusammen waren und dann alle hungrig wurden. And Jesus didn't simply say, "Hey, I love you all. Now have a good night rest." Jesus sagte nicht einfach, "Ich liebe euch alle. Schlaft gut." No, Jesus was very clear. He did something. He fed them. He multiplied bread and food. Nein, Jesus war sehr praktisch. Er tat etwas. Er speiste sie. Er vermehrte Brot und Fisch. But you know what the interesting thing is? Weißt du, was interessant ist? That the Bible here is not even putting the emphasis on sharing our goods with each other, but on the heart. In Vers 17 liegt der Schwerpunkt der Bibel nicht einmal darauf, unsere Güter miteinander zu teilen, sondern auf dem Herzen. Look what it says. Schau, was dort steht. If you see a fellow believer in need and you are able to help him, wenn du einen Glaubensbruder in Not siehst und ihm helfen kannst, and you close your heart against him, und dein Herz vor ihm verschließt. If you study everything that Jesus said regarding material things, wenn du alles studierst, was Jesus über materielle Dinge sagt, you will find out that basically all of the time Jesus is talking about the heart. Findest du heraus, dass Jesus im Grunde immer über das Herz spricht. The material things are never the problem. Materielle Dinge sind nie das Problem. The problem is always the heart. Das Problem ist immer das Herz. Let me challenge you. Ich möchte dich herausfordern. If I have love for my brother in my heart, wenn ich meinen Bruder von Herzen liebe, and the material things are not in my heart, they are only part of my life, und materielle Dinge nicht in meinem Herzen sind, sondern nur ein Teil meines Lebens, then to live this will be the most natural and common sense thing to do. Dann ist es das natürlichste und vernünftigste, meinem Bruder zu helfen. Because of course I love my brother from the heart and material things I don't love from my heart, I just have them. Weil ich meinen Bruder von Herzen liebe, die materiellen Dinge aber nicht. Ich habe sie einfach. But the moment I open my heart for material things, sobald ich jedoch mein Herz für materielle Dinge öffne, then most likely I'm not going to live this scripture. Werde ich diese Schriftstelle höchstwahrscheinlich nicht befolgen. You know why? Weißt du warum? Because now the moment I see my brother in need, weil in dem Moment, wo ich meinen Bruder in Not sehe, my heart has already been conquered by the things that my brother needs. Ist mein Herz bereits von den Dingen, die er braucht, eingenommen. Therefore, I'm going to close my heart towards him. Deshalb werde ich mein Herz ihm gegenüber verschließen. The church really needs to wake up and come to this place of care for one another materially. Die Gemeinde muss wirklich aufwachen und an den Punkt kommen, an dem wir uns gegenseitig materiell unterstützen. I have very strong convictions regarding this. Diesbezüglich habe ich eine sehr starke Überzeugung. I believe that God wants all of his children to be blessed. Ich glaube, dass Gott alle seine Kinder gesegnet hat. And I believe that everybody needs to learn to access the wealth of heaven so that we have what we need and can spread the kingdom. Ich glaube, dass jeder lernen muss, auf den Reichtum des Himmels zuzugreifen, damit wir alles haben, was wir brauchen und das Königreich verbreiten können. But until we all learn this, doch solange wir das nicht alle gelernt haben, those of us who have the means to help those who have nothing, we have a responsibility. Haben diejenigen von uns, die die Mittel haben, die Verantwortung, denen zu helfen, die nichts haben. You know what I found? Weißt du, was ich festgestellt habe? I found that people who don't shut up their hearts towards the need of their fellow brother, ich habe festgestellt, dass Menschen, die ihr Herz vor den Nöten ihrer Glaubensgeschwister nicht verschließen, it doesn't matter how much they give, they will always have more. Immer mehr haben, egal wie viel sie geben. Because the sowing and reaping always work. Denn das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert immer. It's really interesting. Es ist wirklich interessant. That when Paul teaches the Christians at Corinth the divine principle of sowing and reaping in the area of finances, als Paulus die Christen in Korinth über das göttliche Prinzip von Saat und Ernte im Bereich der Finanzen lehrt, it is in the context of helping your brothers in need. Geschieht dies im Zusammenhang mit der Hilfe für notleidende Glaubensgeschwister. It is not in the context of sowing into a ministry. Es geht nicht darum, in einen Dienst zu säen. Not that I'm saying that that is wrong. Ich sage nicht, dass das falsch ist. It's just not what the Bible calls sowing and reaping. Es ist nur nicht das, was die Bibel als Säen und Ernten bezeichnet. It's sowing and reaping in this context of finances in Corinthians is caring for the people who don't have as much as I have. Säen und Ernten im Zusammenhang mit Finanzen in 2. Korinther 9 bedeutet, sich um diejenigen zu kümmern, die nicht so viel haben, wie man selbst hat. So search your own heart. Prüfe also dein eigenes Herz. Is your heart close towards the brothers and sisters who are in need and you're able to help them? Ist dein Herz gegenüber deinen Brüdern und Schwestern, die in Not sind, verschlossen, obwohl du ihnen helfen könntest? Then you need to fix something. Dann musst du etwas ändern. See you tomorrow. Bis morgen.